So, Father, bless these thoughts, we pray. Vater, segne diese Gedanken, darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. All right, 2 Corinthians chapter 2. 2. Korinther Kapitel 2, bitte. One of my other 10 most favorite verses in the Bible. Das ist einer meiner 10 Lieblingsverse in der Bibel dabei. 2 Timothy 2, 21, 22. 2. Timotheus 2, 21 und 22, über die andere Passage. Da steht: Being useful to the master. Nützlich für den Meister. Gives me chills. Da kriege ich Gänsehaut. This one also gives me chills. Auch dieses verursacht Gänsehaut. And this one I have quoted many times in my own life. Ich habe das in meinem Leben sehr oft zitiert. And I live in its shadow by faith. Ich lebe im Glauben in diesem Schatten. 2 Corinthians 2:14. Und das ist der 2. Korinther 2:14. But thanks be to God. Gott aber sei Dank. Who always leads us in triumph. Der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. I think some Bibles read most of the time. Manche Bibeln sagen die meiste Zeit. Is that your Bible say that most sagt of the time? Sagt eine von euren Bibeln das? Some other Bibles I think say some of the time. Manche Bibeln sagen manchmal. Some Bibles say never. Manche Bibeln sagen niemals. Once in a while. Manche sagen vielleicht irgendwann. Could you imagine this? Stellt euch das einmal vor. But thanks be to God who once in a while leads us in triumph. Gott sei Dank, der uns ab und zu einmal in den Triumph zurückführt. What a hope that would be. Was für eine Hoffnung. What a hope. Once in a while he leads us in triumph. Irgendwann einmal führt er uns in den Triumph. Awesome. Erstaunlich. That there's hope that one out of 10, one out of 20 times we are victorious. Da ist eine Hoffnung, dass jedes 10. ja jedes 20. Mal tragen wir den Sieg davon. I think people would have more hope maybe if it read that. Vielleicht würden die Leute mehr Hoffnung haben, wenn es so steht. Because it would be somehow believable. Dann wäre es vielleicht glaubhafter. But here it's almost unbelievable. Aber das ist fast unglaublich. But thanks be to God who always leads us in triumph. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Isn't that nice? Ist es nicht He manifests through us. Dass er durch uns offenbart. The knowledge of Himself in most places. Die Erkenntnis über ihn. In den meisten Plätzen, some places, manchen Orten, in every place, überall. He always leads us in triumph in every place. Er führt uns überall in den Triumphzug und zwar überall an jedem Platz. For we have a fragrance of Christ to God. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen. Among those who are being saved and among those who are perishing. Die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. To the one an aroma from death to death. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode. To the other an aroma from life to life. Den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. And who is adequate for these things? Und wer ist dazu tüchtig? For we are not like many peddling the word of God. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten. A lot of people are selling the word of God. Viele Leute verkaufen das Wort Gottes. Because they get a good living out of it. Weil sie damit ein gutes Einkommen machen. A lot of people who are missionaries because the mission board pays them a lot of money. Viele Missionare sind deshalb welche, weil eben das Missionsboard ihnen so viel zahlt. Someone told me about 10 years ago. Vor 10 Jahren sagte mir jemand. Watching your life. Dein Leben, wenn man dein Leben beobachtet. They said you restored to me faith in the American missionary. Du stellst den Glauben in mir wieder her an den amerikanischen Missionar. There are some people who teach the Bible because it's a means to a successful life. Manche Leute lernen die Bibel, weil es das Mittel ist zu einem erfolgreichen Leben. There's people on television who preach the word because they make money. Es gibt Leute, die das Wort predigen im Fernsehen, weil sie damit Geld machen. And they tell you the most ridiculous things. Und die sagen dir die lächerlichsten Dinge. There was one guy who said if you send me $20. Jemand sagte, wenn du mir $20 schickst. I will send you a plastic form of the sole of my shoe. Schicke ich dir einen Plastikabdruck von der Sohle meines Schuhs. And you can stand on the promises with me. Und dann kannst du mit mir auf den Verheißungen stehen. And you can lay them by your bed. Und dann kannst du es neben das Bett legen. And when you get up in the morning, you stand on my footprints. Und wenn du aufstehst in der Früh, dann stehst du in meinen Fußabdruck. And together we'll stand on the promises. Und wir stehen da zusammen auf den Verheißungen. So for $20, I'll send you these my footprints. Also für $20 schicke ich dir meine Fußabdrücke. And I'll give you two sets for $35. Zwei für 35. Get them for your whole family tonight. Come on. Für die ganze Familie. Los. Have some faith. Send me $100. I'll send you six pairs. Habe Glauben. Für $100 schicke ich dir sechs davon. Believe the word of God tonight. Glaub an das Wort Gottes. Send me $100. Schick mir $100. Come on. Have some faith. Hab Glauben. Trust God for your money. Vertrau Gott um fürs Geld. Send me $100. Schick mir die $100. Come on, trust God for your money. Send me $100. Vertrau Gott mit den Finanzen. Schick mir $100. Isn't that incredible? Ist es nicht unglaublich? And you wonder why it says in 2 Peter chapter 2. Und kein Wunder, dass in 2. Petrus Kapitel 2 steht. The darkest places of hell are reserved for these people. Sind die finstersten Plätze der Hölle genau für diese Leute vorgebucht, reserviert. But Paul says we are not like many. Aber Paulus sagt, wir sind nicht wie viele, peddling the word of God, die mit dem Wort Gottes Handel betreiben. But as from sincerity, sondern aus Lauterkeit. But as from God, sondern wie aus Gott. We speak in Christ in the sight of God. Reden wir für Gott in Christus. We had a funeral this morning. Diesen Morgen hatten wir eine Beerdigung. Gertie's father died last week. Gertis Vater starb letzte Woche. And Otmar encouraged me to do the speaking. Und Otmar hat mich ermutigt, die Rede zu halten. And then he encouraged me to be bold and give them the gospel. Und er ermutigte mich auch, mutig zu sein und das Evangelium zu verkünden. Full dose. In voller Dosis. And so I attempted to. So habe ich das versucht. And I knew that something had worked in the atmosphere. Und ich wusste, dass in der Atmosphäre sich schon was bewegt hatte. I think four people left, right? Was it four? Vier Leute, glaube ich. Four people walked out. Vier sind wegmarschiert. During the message. Während der Botschaft. And you knew that the spiritual warfare had reached the point. Und wir wussten, dass die geistige Opposition der Kriegskampf einen Punkt erreicht hat. Where the manifestation of Christ, wo die Manifestation Christi, forced you to decide. Entscheidungen erzwang. And then I thought after that, danach dachte ich, I was talking with Pastor Matt about it. Ich habe mit Pastor Matt das besprochen. And I thought, und ich you don't know dachte, if you're ministering life, du weißt nicht, ob du Leben wem weitergibst, unless you're also ministering death. Nur dann weißt du, dass du jemandem Leben weiterreichst, wenn es du jemand anderen auch den Tod verursacht. The gospel is not life to everybody. Das Evangelium ist nicht Leben für jeden. It's only life to the believer. Es ist nur Leben für den Gläubigen. And it's death to the unbeliever. Aber Tod für den Ungläubigen. Who wants to remain in unbelief. Der im Unglauben bleiben will. And we had prayed together before. Wir beteten davor. And we Pastor Matt and I, we asked God for every single person there. Pastor Matt und ich haben Gott um jede einzelne Person gebeten. And it's such a miracle. Und es ist so ein Wunder, to believe, zu glauben. It's such a testimony of faith. Es ist so ein Zeugnis des Glaubens. When an unbeliever can't believe. Wenn ein Ungläubiger nicht glauben kann. Because he is blinded. Weil er verblendet ist. And no one comes to the Father unless the Father draws him. Niemand kommt zum Vater, außer er wird vom Vater gezogen. You can't just say, God, I choose you. Du kannst nicht einfach sagen, Gott, ich wähle dich. God says, no, you humble your heart. Gott sagt, nein, du demütigst dein Herz. And I'll reveal myself to you. Dann zeige ich mich dir. You've not chosen me, I've chosen you. Du hast nicht mich gewählt, ich habe dich gewählt. And it's the same thing in our lives also. Und so ist es auch in unserem Leben. Where the gospel, even to the believer, wo das Evangelium selbst für den Glaubenden can reach a point where the words of life become words of death. Wo die Worte des Lebens auch für ihn Worte zu Worten des Todes werden. When können. I plateau. Wenn ich auf einem Plateau bleibe, and I don't want to go further with the Lord. Und von dort nicht mit Gott weitergehen will. I want to be encouraged, but I don't want to be corrected. Ich will ermutigt werden, aber nicht verbessert. I don't want to continue in God's perfect will. Und ich will in Gottes perfekten Willen nicht weitermachen. I've said, Father, not my will, but thine. Ich habe gesagt, Vater, nicht mein Wille, aber deine. Enough times. Oft genug. And I think that's enough. Und ich glaube, jetzt reicht es. But now it stops, and I'll just stay right here. Hier bleibe ich. And then the word slowly becomes death. Und dann wird das Wort langsam tot. Whenever I stop walking by faith. Sobald ich aufhöre, im Glauben zu wandeln. But it remains life to life. Aber es bleibt Leben zu Leben. As we walk from faith to faith. Während wir vom Glauben zum Glauben weitergehen. Faith to faith to faith. Vom Glauben zum Glauben zum Glauben. The word is life and life and life. Das Wort ist Leben und Leben und Leben. So Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For manifesting yourself through us. Dass du dich offenbarst durch uns. Thank you that we can walk by faith. Danke, dass wir im Glauben gehen können. From day to day. Von Tag zu Tag. Thank you for your faithfulness to us. Danke für deine Treue uns gegenüber. We pray for each person that was at this funeral today. Wir beten für jede Person, die bei dieser Beerdigung war. We pray for those who listened. Wir beten für die, die zugehört haben, to the end. Bis zum Schluss. And we pray that you would do a miracle in their hearts tonight. Und wir beten, dass du ein Wunder in ihnen wirken mögest. That those thoughts would not leave their hearts. Dass diese Gedanken aus den Herzen nicht weggehen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Okay, Pastor Matt, come up and preach to us. Okay. Boy, it was, I'll tell you, Pastor Rob. Ich sage euch, Pastor, preached a phenomenal message hat eine at this funeral. Wirklich wahnsinnig gute Botschaft dort gepredigt bei dieser Beerdigung. Couldn't stop thinking about a portion of scripture in 1 Corinthians. Und ich habe an eine Stelle im 1. Korinther nur an die denken müssen. When the trumpeter trumpets, wenn der mit der Posaune denn die Posaune erschallen lässt, a specific sound, einen ganz speziellen Klang. And Paul was writing how that if a trumpeter trumpets if he doesn't trumpet the specific sound, aber wenn nicht dieser Klang klingt, then the troops don't know what to do. Dann wenn der nicht hörbar ist, vernehmbar ist, dann wissen die Truppen nicht, was sie tun sollen. But his message, aber seine Botschaft, was crystal clear. War so kristallklar. It was that everybody there knew exactly what was being said. Dass jeder genau wusste, was gesagt wurde. And I just kept on thinking of the White Throne Judgment. Und ich habe an das Gericht am weißen Thron gedacht. Because it's messages like that. Weil das sind solche Botschaften. Where we will be weeping. Wo wir weinen werden. Because there'll be some that we'll know we were there when they heard the message and they said no. Weil da werden wir Leute wiederkennen, die Nein sagten, während sie die Botschaft hörten. And that's thank God the Lord will wipe away all our tears. Deswegen können wir Gott umso mehr danken, dass er uns dann diese Tränen wegnimmt. Okay, let's pray right now. Beten wir jetzt. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That we heard the sound, dass wir diesen Klang vernommen haben. And Lord, we responded. Und darauf antworteten. And Father, we pray that you would just bless and anoint these words. Wir beten, dass du diese Worte salbst und segnest. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Okay, we're going to just touch on just for a few moments tonight. Nur ein paar Momente, wenn man möchte ich was berühren. Some legal matters. Ein paar Rechtsangelegenheiten. In Romans 8, if you could turn there. Römer 8, bitte. It's the principle of due process. Das Prinzip des Prozesses, or living in the new process. Einfach ein Prozess, der schon längst fällig ist, oder in einem neuen Prozess. And Paul knew very well, understanding the Roman government. Paulus hat die römische Regierung gut durchschaut. And that same form of government and that same form of law we use today. Und es ist eigentlich die gleiche Art der Verwaltung und Regierung, die heute eingesetzt wird eigentlich. And so Paul makes a statement in Romans 8:1, which we know very, very well. Paulus macht hier eine Bemerkung, die wir gut kennen in Römer 8:1. When he says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Now that word condemnation is a legal term. Verdammung, das ist ein Rechtsausdruck. And the word is katakrima. Katakrema. And it's the result of a formal judgment by a judge. Das ist die Auswirkung eines formalen Urteils, gefällt durch einen Richter. So not only does it mean that we don't receive condemnation, we don't condemn ourselves and other people can't condemn us. Nicht nur, dass wir nicht verdammt werden und wir uns auch nicht selber verdammen sollen. It has a higher meaning, which is very important. Es hat eine viel höhere Bedeutung und die ist sehr wichtig. That Satan himself cannot condemn us. Satan kann uns nicht anklagen. Now it's interesting because my brother is in the. He's just retired as the chief of police. Mein Bruder, der ist jetzt in Pension gegangen als Oberster bei der Polizei. And he was part of this process. Und er war auch in diesem Prozess drinnen. And it's interesting because when you and I sin, wenn du und ich sündigen, and as it says in 1 John 2, it says, my little children, these things I write unto you. In 1. Johannes 2 steht, meine lieben Kinder, diese Dinge schreibe ich euch. That you sin not. Dass ihr nicht sündigt. But if you do. Aber wenn ihr sündigt. That but is a big word there. Dieses aber ist ein großes Wort. You have an advocate with the Father. Dann habt ihr einen Verteidiger, den Jesus Vater. Jesus Christ the righteous. Jesus Christus den Gerechten. Advocate literally means a lawyer. Einen Verteidiger. Now it's amazing because now turn with me to the end of Romans 8. Gehen wir an das Ende des 8. Kapitels des Römerbriefes. All through the chapter of Romans 8, Paul is trying to explain to us why we no longer are under condemnation. Durch das ganze 8. Kapitel hindurch versucht uns Paul zu erklären, warum wir nicht mehr unter der Verdammnis sind. And it says this. It says in verse 31, and we'll start right there. Wir fangen bei 31 an. It says, "What shall we say then to these things?" Was sollen wir nun hierzu sagen? And then it says this in verse 33. Let's just jump right to there. 33. It says, "Who shall bring a charge against God's elect?" Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage Now erheben? Stop right there because it's interesting. This word charge. Anklage, schauen wir uns das Wort einmal an. It means a formal accusation against you and I. Ein Vorwurf, eine Anklage. And you know, you and I, just as it says in 1 John 2, we do make mistakes. Und wie es in 1. Johannes 2 drinnen steht, ja, wir machen Fehler. We walk by sight. Wir gehen nach dem Schauen, nach der Sicht. We enter into thought processes we should not be entering into. Wir lassen uns auf Gedankenprozesse ein, auf die wir uns nicht einlassen sollten. We get angry at times. Wir ärgern uns manchmal. We get impatient at times. Wir sind manchmal ungeduldig. But the amazing thing is once we do these things, wenn wir einmal das machen, just like in the legal process, genauso wie in seinem Gesetzesprozess, once the crime is committed, sobald jetzt dieses kriminelle Handlung begangen ist. The police have to apprehend the criminal. Muss der Polizist den Verstoßer, den Übertreter anhalten oder überführen? And guess who the police are in our lives? Und wer ist die Polizei jetzt in unserem Leben? It's right inside of us. Die ist in uns drinnen. The moral conscience. Das Gewissen. The moral conscience is our police. Das Gewissen ist unsere Polizei. Oh, you did wrong. Du hast dich geirrt. Now turn with me to another portion in Matthew. Keep your finger in Romans 8. Haltet Römer 8 noch offen. I'm just trying to jump through this quickly because I don't want to take a lot of time, but I want you to see this principle. Ich will, dass ihr dieses Prinzip schnell seht, ohne viel Zeit zu verbrauchen. In Matthäus bitte. Matthew 5. Matthäus 5. Oh, I'm in the wrong place. Matthew 5. It says, agree with your adversary quickly. Matthew 5:25. Da lesen wir, komm deinem Gegner schnell entgegen. Now, we just read, who shall bring a charge to God's elect? Wer soll eigentlich Gottes Auserwählten eine Anklage entgegenbringen? Who brings the charge? Wer bringt die Anklage? The enemy himself. Der Feind. The accuser of the brethren. Der Verkläger der Brüder. And literally, the accuser literally means a lawyer. Und das ist wie ein Anwalt. Who is against you and I. Der gegen dich ist. And so Jesus is talking to the disciples here. Jesus spricht zu den Jüngern. And he's teaching them something that is very important for you and I to understand. Und er lehrt sie etwas, was sehr wichtig ist für dich und mich zu verstehen. And he says, agree with your adversary or with the lawyer when he presents this charge against you and do it quickly. Komm deinem Gegner, stell ihm gegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant? Because in the law of in the due process of law, weil im Rechtsprozess, what they do is the charge is made, die Anklage wird erhoben, and then they bring you into court. Dann kommt man ins Gericht. And now what happens is they look at all of the evidence. Sie betrachten die Beweislast. And they look at the situation. Die Situation. By magnifying it. Indem sie das alles vergrößern. And so the enemy looks at us and said, yes, he did do these things. Der Feind schaut uns an und sagt, ja, er tat es. And you know what? We say, yeah, I did. Und wir sagen, ja, wir haben es getan. Now with a natural due process. In einem natürlichen Prozess. The judge comes in and says, okay, because he did do it, he was guilty. Sagt jetzt der Richter, weil er es getan hat, ist er schuldig. Then judgment is passed. Dann wird ein Urteil verkündet. Condemnation. Verdammnis. Now let's read on. Lesen wir weiter. It says, agree with your adversary quickly while you are on the way with him. Wenn du mit ihm auf dem Weg bist. Lest your adversary deliver you to the judge. Damit nicht etwa der Richter dich dem der Gegner dich dem Richter überliefert. The judge hands you over to the officer, und der Richter dem Diener, and you be thrown into prison, und du ins Gefängnis geworfen wirst. Now this is crucial right here. Das ist sehr wichtig jetzt. And I say this in all brokenness because many Christians are right here in this verse. Ich sag das mit Gebrochenheit, weil viele Christen stecken genau da drinnen in dem Vers. He says, assuredly I say to you, you will by no means get out until out of there till you have paid the last penny. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. When those that are living under the law, wenn die, die unter dem Gesetz gelebt haben, they go through that process, diesen Prozess durchmachen, and there are many Christians, viele Christen, that don't know that they have been released from that form of government, wissen noch nicht, dass sie von dieser Regierung erlöst worden sind. And they carry these burdens. Und die tragen die Schuld. And in some areas they live in the prison of that condemnation. Und in manchen Lebensbereichen leben sie in den Gefängnismauern dieser Verurteilung. And they don't know that they have been liberated. Und wissen nicht, dass sie freigesetzt now worden let's sind. Go back to Romans 8. Gehen wir zurück zu Römer 8. Because you and I have now been put into a new process. Weil ihr seid in einem neuen Prozess drinnen jetzt. Now Jesus says, yes, agree with your adversary. Jesus sagt, ja, stimm mit deinem Gegner überein. But now in the new process we have a lawyer. Aber im neuen Prozess haben wir einen Anwalt. And that lawyer is also our judge. Und der ist der gleiche wie der Richter. Because in the old process, im alten Prozess, Satan sets himself up as judge. Ist Satan der Richter. And he uses the law. Und er benutzt das Gesetz. And it's amazing because now you and I, weil jetzt haben du und ich, Paul beautifully brings out, there is therefore now no condemnation. Paulus erklärt das gut, es ist keine Verdammung. And I'll say, it doesn't matter what we've done. Und wirklich, es ist egal, was wir getan haben. It doesn't matter where we've come from. Ganz egal, wo wir herkommen. It doesn't matter one iota because it has been paid for. Weil es ist bezahlt worden. It does matter. Ja, es macht schon was aus. Because our salvation to us is free. Unsere Errettung ist frei. But Jesus paid a dear price for it. Doch Jesus zahlte viel dafür. And so it says this. Und deswegen steht das da. It says, all right, who shall bring this charge against who? God's elect. Wer soll diese Anklage gegen Gottes Auserwählte bringen? Earlier in the chapter he says, listen, you and I have been predestinated, we've been adopted into the family of God. Am Anfang dieses Kapitels sah oder vorher sagte, dass wir in die Familie Gottes adoptiert worden sind. And now I think it was the first message I heard from Pastor Rob when I came back in April. Die erste Botschaft, die ich von Pastor Rob hörte, als ich im April herkam. It's not an issue of what you know, it's an issue of who you know. Es ist nicht so wichtig, was du weißt, sondern es ist wichtig, wen du kennst. Now my brother being this policeman, mein Bruder als dieser Polizeioffizier, and when I was 17 years old and I got my driver's license, als ich mit 17 meinen Führerschein machte, he came over to me and says, "Now listen, I want to give you this card." Und er kam zu mir und sagte, ich möchte diese Karte geben. I didn't know what he was talking about. Ich wusste nicht, was er meint. But it was a policeman's benevolent association card. Es ist einfach eine Zugehörigkeitskarte zum Polizeiverein. And he said, anytime you get pulled over, wenn immer du angehalten wirst, he said, you put this right next to your license. Dann gibst du es mit deinem Führerschein zusammen. So when a policeman pulls you over, also wenn dich ein Polizist heranwinkt, and he says, "License, registration, please." Und er sagt Zulassung und Führerschein. You make sure you put that PBA card right in front of your license. Vergiss nicht diese PBA Karte mit zu geben. And you give them both. Und gibst ihnen beide. Because it's amazing, there is this unwritten law in our home state. Weil da ist dieses ungeschriebene Gesetz in meinem Heimatstaat. Because I am part of the family of a police officer. Weil ich bin eben, gehöre nämlich einer Familie an, wo ein Polizeioffizier ist. And I have the card to prove it. Und ich habe die Karte immer dabei. It was amazing, I got pulled over. Und sehr erstaunlich, ich wurde herangewunken. And right away I'm fumbling and I'm scared and nervous. Und ich bin total nervös, fange zum Zittern an and und I give it to him. Und ich gebe es ihm. And I was guilty. Und ich war schuldig übrigens. I was going faster than I should have. Ich war schneller unterwegs, als and ich hätte I truly deserved that ticket I should have got. Und ich hätte die Strafe verdient, die mir geben wollte. But once that policeman saw that extra card there, doch mit dieser extra Karte da, it was because it's not what I knew, ist es nicht, was ich wusste, es zählte nicht mehr, was ich wusste, it's who I knew, sondern wen ich kannte. There was therefore now no condemnation. Da war jetzt keine Verdammung. And I didn't get a ticket. Und ich habe keine Strafmandat. Why? Because I was part of this family. Weil ich gehöre dieser Familie an. You and I are part of a family. Ihr seid Teil einer Familie. The enemy comes in and he tries to bring up a charge. Der Feind will einen Vorwurf machen. The charge is true. Der berechtigt ist. It's very true. Der weiß. So you and I agree with it. Und wir sagen ja. Stimmt. But the next step is crucial. Doch der nächste Schritt ist der wichtige. Because you and I are under the government of the grace of God now. Weil wir sind jetzt unter der Regierung der Gnade Gottes. We are no longer under the law. Wir sind nicht länger unter dem Gesetz. Somebody already paid the price. Jemand hat den Preis bezahlt. Now, the next step, remember, is not only the charge, but then in verse 34. Und in Vers 34 dann der nächste Schritt. Who is he who condemns? Wer ist der verurteilt? It is Christ who was condemned. Christus ist verurteilt worden. And he died for us. Und starb für uns. But not only that, but he's been risen. Aber nicht nur, er ist auferweckt. And then the interesting thing is in verse 35. Vers 35. Who shall separate us from the love of Christ? Was wird uns trennen von der Liebe Christi? And that is separation is being put into prison. Auch die Trennung ist ins Gefängnis geworfen worden. Self-inflicted prison. Nämlich das selbst auferlegte Gefängnis. You and I no longer have to do any penance. Du und ich muss nicht mehr Buße tun. We're no longer under probation. Nicht mehr einer Probezeit ausharren. God doesn't look at us and go, I wonder if he's going to do it again. I better keep an eye on you now. Gott macht nicht so, beobachten wir mal eine Zeit lang, ob er es wieder macht. That's what justification is all about. Das ist ja, was Rechtfertigung nämlich wirklich ausmacht. Justification is saying it's just as if you and I had never sinned. Es ist so, wie wenn du und ich nie einmal auch nur gesündigt hätten. All of our transgressions in Isaiah 44:22. In Jesaja 44:22 alle unsere Übertretungen have been blotted out. Wurden gelöscht. All of them have been paid for. Ausgelöscht, bezahlt. Now, this is another little illustration that happened. When I was younger, eine kleine Illustration aus der and I was clearly at fault. Und ich war sicherlich im Unrecht. We were coming back. We were one town away from my hometown. Wir waren im Nachbarort. 3 o'clock in the morning. Um 3 Uhr morgens. We were in a place we really shouldn't have been. Wir waren wo wir nie hin hätten sollen. Doing things we shouldn't have been doing. Haben Dinge getan, die wir nie tun hätten sollen. We'll leave it at that. Glaub, aber wir bleiben wir so nicht weiter. And so we all got pulled over. Und wir wurden angehalten. And before you know, we were sitting in the police, we were sitting in the Parsippany police station. Und bevor wir es überhaupt richtig mitbekommen haben, waren wir schon in der Polizeistation. And 4 of us were being written up on these little charges. Und 4 von uns wurden, also für 4 von uns wurde ein Protokoll schon gemacht. And I'll never forget this, as und ich vergesse das nicht, solange ich lebe. Where they put us in separate rooms and they're taking down our information. Also die machen Protokolle, schreiben sich alles auf und trennen uns an 4 verschiedene Plätze. And he's writing my name down. Schreibt meinen Namen auf. And he goes, Strauss, why do I know your name? Strauss, wieso ist mir dein Name bekannt? Well, my brother's a captain on the police force in Bhutan. Mein Bruder ist der Oberste in der Polizei von Bunden. I'll never forget, he was doing one of these. Er hat dann eines dieser ungefähr sowas gemacht. He hears that and the pen drops. Er hört es und lässt den Bleistift. And he just looks at me. Und er schaut mich an. And stares at me. Und er glotzt mir an. And I'm thinking, I am dead now. I am dead. Und ich denke mir, jetzt bin ich tot. My brother's gonna kill me. Mein Bruder wird mich umbringen. He picks up his pen, shakes his head and keeps on writing. Dann schreibt er weiter, schüttelt den Kopf. All of my friends had to go to court. Alle meine Freunde mussten vor Gericht. But I didn't. Aber ich nicht. Condemnation was passed. Verdammnis war vorbei. No charges were filed. Keine Vorwürfe, keine Anklage. And I could play football that year. Hallelujah. Und dieses Jahr habe ich dann mit dem Football gespielt. But you know what it is because you and I have been bought with a price. Weil du und ich mit einem Preis gekauft worden sind. And there is no longer. It's amazing because you know, not even an accusation can be thrown at us. Nicht eine Anklage kann uns entgegengeworfen werden. And it's so important in closing. Im Abschluss ist es so wichtig. That we live in this new government. Dass wir in dieser neuen Regierung leben. Because yes, we do make mistakes. Ja, wir machen Fehler. That's why it says to agree quickly. Deswegen heißt es schnell übereinkommen. That means confess it. Das heißt bekenne es. And that means repent. Das heißt kehr um. If you offended somebody. Hast du wen beleidigt? Go to them quickly. Ob wen verletzt, geh zu ihm hin. So you can get out from the burden of that. Dass du die Last schnell ablegen kannst. So the enemy cannot use it against you. Bevor der Feind überhaupt es gegen dich verwenden kann. Because it's believe me, it's not the sin that we commit. Es ist nicht die Sünde, die wir begehen. Because the enemy just loves after for the rest of people's lives, he will use that one moment in time. Weil für den Rest des Lebens möchte der Satan einen Moment benutzen. To condemn them and keep them in prison for the rest of their lives. Und bei dieser Gelegenheit aufgrund dieses einen Vergehens ihn einsperren und ihn dort für den Rest des Lebens drinnen lassen. And he will hold it against us and bring it back to our memory. Und er bringt es wieder und immer wieder. 50 years from now, if we let him. Noch in 50 Jahren, wenn wir es zulassen. If we live in the past. Wenn wir in der Vergangenheit leben. That is why it's so important for us to live in today. Deswegen ist es wichtig, im Heute zu leben. Live in the new government. In der neuen Regierung. Philippians 3, forgetting those things which are behind. Philipper 3, vergessen, was hinter uns liegt. Because God forgot them. Weil Gott vergaß es. And so now we can forget them. Wie können wir es vergessen? Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you hold nothing against us. Weil du hältst nichts gegen uns. You've taken those things and put them on the cross. Du hast diese Dinge von uns genommen und ans Kreuz gelegt. And Lord, I just pray that maybe there's some areas where we have been holding on to something. Und ich bete, wenn manche von uns Bereiche haben, an die sie sich noch festklammern. And tonight, as we enter into this time of prayer. Jetzt, wo wir in dieses Gebetszeit hineingehen. Lord, that you would come in and take the burden away. Herr, dass du diese Last wegnimmst. So in those areas we've been living in prison, the prison of condemnation. In diesen Bereichen, wo wir im Gefängnis der Verdammnis lebten. And separation. Und der Trennung. Lord, that you would come in. Herr, dass du reinkommen as würdest. As our advocate. Als unser Anwalt. And show us we are no longer guilty. Und uns zeigst, dass wir nicht länger schuldig sind. You paid for it. Du hast bezahlt. And we no longer have to live in the sentence of it. Wir müssen nicht mehr in das Urteil, in den Folgen des Urteils leben. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. I remember when I was 17 years old. Ich erinnere mich jetzt, als ich 17 war. Pastor Matt and I used to try to get into the bar. Pastor Matt und ich wollten in die Bar. But you can't get in unless you're 18. Aber man kann es mit 18 rein. We used to get in and sit at the bar and try to act older. Irgendwie reingekommen und haben uns dort so benommen, wie wenn wir älter wären. And then you kind of hope the bartender would come and just ask what you want. Und dann hoffst du, dass eben dann der Kellner kommt und dich fragt, was du willst. So you go in with some older guys first. Dann gehst du mit ein paar Eltern zuerst. And then he associates you with the older guys. Dann assoziiert dich mit den Älteren. And then when you're by yourself, he doesn't question you. Und wenn du dann allein bist, dann fragt dich nicht mehr. So we've been doing this for a few months. Das haben wir monatelang gemacht. In this one bar. In dieser einen Bar. Being underage. Minderjährig quasi. And then my father had his 50th birthday party. Mein Vater hat dann seinen 50. Geburtstag. And he hired a bartender. Und dann hat er eben sich seinen Kellner hat er den gemietet oder so. And it was the same bartender. Angestellt. Und das war genau der. And I was sweating. Und ich habe geschwitzt. And then I come to the bar because I have to bring something for someone. Und ich komme dann zur Bar hin, weil ich etwas jemand mitgenommen habe. He's looking at me. Der schaut mich, an, dieser and Kellner. My dad walks up next to me. Und mein Vater geht mit mir rein. And the bar, neben and mir. I'm 17 years old, ich bin 17. I'm underage, minderjährig. And the bartender, with all the authority of a bartender, und dieser Kellner mit all der Autorität eines Kellners looks at me, schaut mich an. Looks at my dad, schaut auf meinen Vater and says, und sagt, how old is your son? Wie alt ist dein Sohn? And my father, with all the authority of a father, und mein Vater mit der Autorität, aller Autorität eines Vaters, looks at the bartender, schaut den Kellner and says, und sagt, he's 18. Er ist 18. And then my father looked at me, dann sah mich mein Vater an, and I knew I was in trouble. Und ich wusste, jetzt habe ich Schwierigkeiten. But it was a family affair. Aber es war eine Familienangelegenheit. And that's the issue. Das ist, was ich herausbringen it was between wollte. A family. Es ist in der Familie geblieben. And I'm sure that Pastor Mattis had some frightful moments from his brother. Und ich bin sicher, dass Pastor Matt auch ein paar beängstigende Szenen mit seinem Bruder durchgemacht hat. It's not like we're not responsible. Es heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht keine frei von Verantwortung sind. But like he said, my brother, aber so wie er sagte, mein Bruder, he was afraid of his brother. Er hat Angst vor seinem Bruder gehabt. And we have a holy fear of the Lord. Und wir haben eine heilige Furcht des because Herrn. He has stepped in between us and the law. Weil er ist dazwischen getreten zwischen uns und dem Gesetz. He said, don't touch this one. Und gesagt, den kannst du nicht berühren. And he puts his body in the way. Und er gibt seinen Leib dazwischen. To the point of being crucified. Zum Punkt der Kreuzigung hin. To protect us from the law. Um uns vor dem Gesetz zu beschützen. But then it becomes a family affair aber between us and the Lord. Dann wird es eine Familienangelegenheit zwischen uns und Gott. No condemnation. Ja, keine Verdammung. But when my dad looked at me, aber als mein Vater ansah, I knew. Very nice. Thank you. Thank you. We should give her a bouquet. Oh boy. Well, it's great to be here tonight. Thank you for coming out. Es ist schön, dass ihr heute hier seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Turn with me to Galatians chapter 4 and we'll speak about a very special mom. Blättert mit mir zum Galaterbrief Kapitel 4 und wir werden über eine ganz besondere Mutter sprechen. Very special wife. Eine ganz besondere Frau. Okay. Father in heaven, we ask you to bless this message. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Botschaft segnest. For this Mother's Day. Zum diesen Muttertag heute. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Let's begin with Galatians chapter 4. Beginnen verse wir. 21. Galater 4, Vers 21. Tell me you who want to be under law. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Do you not listen to the law? Hört ihr das Gesetz nicht? It's interesting, a lot of people want to be under the law. Das ist interessant, weil viele Menschen wollen unter dem Gesetz sein. As strange as it may sound. So seltsam das auch klingt. It's like when certain countries are liberated from evil.